Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast Folge 5. Die magische Folge 5. Haben wir nicht mal gesagt, dass wir bis zu Folge 5 warten und dann uns ein Konzept überlegen oder sowas? Nee, wir haben gesagt, dass wir die ersten beiden Folgen zu einer Staffel zusammenfassen und danach schon die zweite beginnt. Also sind wir eigentlich schon bei der dritten Staffel jetzt. Wir sind schon Staffel 3 und wir haben auch, glaube ich, gesagt, ab Folge 5 fangen wir an, Gäste einzuladen. Ja, genau. Ihr dürft euch also freuen. Wer ist heute zu Gast? Ich mach mal ein bisschen lauter, Freunde, hier, sondern man hört mich ja kaum. So, jetzt richtig, läuft. Zu Gast ist Nicolas Cage. Hallo. Hallo. Ja, er hat was an der Stimme, deswegen dachte er aber nicht so viel. Naja, apropos Stimme, ich finde, du hast halt eine fantastische, tiefe Stimme. Das hast du eben schon gesagt im Vorgespräch. Ich versuche dich immer ein bisschen vor der Aufnahme zu motivieren, dein Selbstbewusstsein ein bisschen hochzutreiben, damit du nicht wie bei den letzten drei Folgen immer rumheulst. Also mit einer guten Laune reingehst. Ja, ich bin auch wahnsinnig gut gelaunt. Ich bin einfach nur krank. Deswegen habe ich so eine schöne Stimme. Aber hast du heute schon deine ganzen Mailbox-Ansagen aufgenommen? Ja, genau. Ich habe heute gesagt, sowas wie, ja, hallo, hier ist George Clooney, Stefan Tietze, herzlich willkommen auf meiner Mailbox. Also ich begrüße die Leute auf meiner Mailbox. Herzlich willkommen auf meiner Mailbox. Aber du bist bestimmt so jemand, der lässt sich auch mal zu einem Gag hin auf der Mailbox, oder? Da gibt es auch einen kleinen Gag. Nee, ich hab ehrlich gesagt noch niemals eine Ansage selber gemacht. Ich habe immer diese nette Telekom-Frau, die einem die ganze Nummer nochmal vorsagt, die man eben angerufen hat. Was also, ob man nicht wüsste, hilft. Wen man gerade angerufen ja. hat. Ja, weil die Nummer hilft dir auch nicht. Also wenn, überhaupt ja, nicht. Sie haben angerufen, 01, und wir wissen nicht, wen ich angerufen habe. Ich kenne die Nummer halt nicht. Ja, das ist noch aus einer alten Zeit, Ja? Erzähl mir mal davon. Ja, als man sich Nummer noch auswendig lernen musste. Mein Gott, so. Lass mich doch mal ein bisschen in meinem Luke Mockridge-Modus sein. Wir sind jetzt Hauptprogramm. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr in Richtung Luke Mockridge denken. Wir brauchen einfache Gags, die man einfach versteht, wo jeder was mit anfangen kann. Ich finde, ehrlich mal, also man muss uns mal loben. Heute haben wir wahnsinnig gute technische Voraussetzungen. Wir klingen wahrscheinlich wieder besser als letzte Woche, wo ja nichts funktioniert hat. Technisch waren wir sowas von irgendwie in einer Steinzeit. Wir hatten kein Internet. Ja, vor allem, mir ist beim Schnitt aufgefallen, dass auch die Differenz zwischen dir und mir nicht immer gleich war. Manchmal war eine Sekunde zwischen uns und manchmal zwei Sekunden. Es war sehr schlecht und dadurch wirkst du an manchen Stellen sehr träge. Und ich sage was, dann dauert das und dann sagst du was. Und tatsächlich, ja. Ich kann das auch nicht anders machen. Leider bist immer du der Dumme am Ende, der immer ewig wartet. Da kann ich auch nichts machen. Das ist ein technisches Problem. Ich sollte mal schneiden vielleicht. Dann klinge ich auch mal schlagfertig und du klingst träge. Ja, aber ich, das ist auch irgendwie so ein sympathisches Problem der modernen Zeit, weil jetzt, wo jeder podcasten kann, können es auch die technisch dazu eigentlich gar nicht in der Lage sind. Die es eigentlich gar nicht sollten, ja. Die es eigentlich vielleicht gar nicht sollten, genau. In einem anderen Universum hätten sie es nicht gesollt am besten. Was sind unsere Themen heute, Florentin? Mensch, wir haben heute wieder den Sack vollgestopft mit tollen Themen. Unfassbar. Wir haben über die Feiertage pickepacke uns was überlegt und uns überlegt, was können wir machen? Und zwar, wir planen ja schon länger einen Medion, da kann man auch mal viel drüber reden, diese Aldi-Marke. Ich auch, Medion ist der Hammer. TCM ich hatte früher Medion. Alles von Medion. Ich auch. Ich habe sogar immer noch einen Handyvertrag von Medion. Tatsächlich steht ja, bei Medion mir Mobile. Medion Mobile, links oben für 0,1 Cent pro Minute, pro halbe Stunde, glaube ich, kostet das. Und du das hast ein Prepaid-Handy, ne? Das kann man auch mal verraten. Du hast ein Prepaid-Handy. Ich habe noch ein Prepaid-Handy, ja. Tatsächlich. Warum hat man so ein Prepaid-Handy? Hat man nicht wesentlich mehr Vorteile, wenn man direkt einen Vertrag hat? Und du verdienst ja auch nicht so schlecht bei Springer. Nee, ich habe es einfach nie so geändert. Und tatsächlich, ich telefoniere sehr wenig. Die Leute sehen mich, denken, oh, kommunikativer Typ, der hat bestimmt viele Freunde. Ja. Ist tatsächlich nicht so. Ich rede eigentlich kaum, nur mit meinem Anwalt ab und zu. Mhm. Aber ansonsten eigentlich kaum. Und deswegen hat sie das nicht geändert. Aber ist natürlich schon scheiße, weil wir konnten, also Thema, ich möchte mal jetzt ein Seitenthema öffnen. Thema Unprofessionalität. Ja. Weil ich finde, das kennen wir uns recht gut aus. Und es passt auch ganz gut zu unseren Themen. Denn, also, ich glaube, unprofessioneller als eine Mail, ja, ich konnte sie gerade nicht zurückrufen, mein Prepaid-Guthaben ist leer, glaube ich, gibt's nicht. Das ist schon, glaube ich, rock bottom. Ja, aber ist ein Gag. Ist ein Ankommer bei den Leuten. Weil ich glaube, die trauen dir das nicht zu, dass du wirklich ein Prepaid-Handy hast. Wenn die Wahrheit lustiger ist als der lustigste Witz. Ja, das ist mein Leben. Wirklich. Aber ich habe mal gelesen, dass Gag auch immer Wahrheit ist. Also, wenn man manchmal die Wahrheit sagt, ist auch einfach lustig. Ja, das mag sein. Aber heute hatte ich auch eine E-Mail-Korrespondenz mit jemandem und wo mir aufgefallen ist, Moment mal, die E-Mail-Adresse, an die der geschrieben hat, geht seit 2 Wochen nicht mehr. Das heißt, wenn er sich jetzt gemeldet hat in der Zeit, kann er sich nicht melden. Das heißt, ich habe mit einer anderen Mail-Adresse, die auch nicht meinen Namen beinhaltet, du kennst sie, die nicht meinen Namen beinhaltet, angeschrieben und so, hey, lustige Sache, mir ist gerade aufgefallen, dass meine E-Mail-Adresse seit 2 Wochen nicht mehr funktioniert. Und also das ist auch so Rock-Bottom-Professionalität. Schlechter geht's nicht mehr. Das ist der schlechtmöglichste Eindruck. Okay. Apropos Mails, nochmal, wo wir gerade, das ist auch ein schönes Thema, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Gut, ja. Ich schreibe gerade Projektarbeiten. Ich habe auch gerade die Projektarbeit unterbrochen für diesen Scheiß hier, Podcast-UFO. Und ich musste in der Tat an VW schreiben, weil ich mache eine Projektarbeit über Humor und Marketing und wollte da die VW-Spots vergleichen, weil die ja hier, die hatten ja diese The Force-Spot, diesen lustigen, mit dem lustigen Star Wars-Jungen. Und da habe ich mir gedacht, komm, du schreibst mal an, die sind bestimmt cool. Und dann habe ich. Dann konnte man halt nicht an eine E-Mail-Adresse schreiben, weil die haben halt nur so Kontaktformulare. Und dann habe ich halt alle an alle Abteilungen ja, genau. So ein Kontaktformular ausgefüllt. Weil es sind halt, du musst dann halt entweder an international Marketing oder national Marketing, dachte ich mir einfach, komm, scheiß drauf, einfach allen geschrieben. Aber es kommt sowieso alles bei derselben Praktikantin. Genau, machen wir uns genau. Nichts vor. Und die hat mir sehr fies zurückgeschrieben. So, ja, sie haben irgendwie 50 Mitarbeiter damit, waren damit beschäftigt irgendwie und ist alles bei mir angekommen. Ja, aber was, das ist ja auch, da habe ich mir auch gesagt, warum machen die das dann nicht mit richtigen Mailadressen? Wo man dann selber entscheiden kann, wie man schreibt. Aber du hast ja auch von dir aus mit mehreren E-Mail-Adressen geschrieben, oder? Nehme ich mal an. Ja, klar. Also ja, klar. Mit jeder von deinen nochmal. Genau, auch mit anderen Namen teilweise, dass ich völlig verwirrt war. Du hast jetzt so nonchalant nebenbei in einem Satz so ein bisschen weggenuschelt, um ganz ehrlich zu sein, das Wort Projektarbeit benutzt. Jetzt werden wir hauptsächlich von Leuten gehört, die Hartz IV beziehen und deren bester Freund ein Kaktus ist. Jetzt führ uns noch mal ganz kurz ein in die akademische Welt. Was ist denn eine Projektarbeit? Das Gute ist ja, wir schreiben nicht nur Klausuren, also die normalen Examen, wo man für lernen muss und dann so Multiple-Choice-Scheiß und so Kästchen reinschreiben muss und sowas. Wir schreiben auch Projektarbeiten. Also ich studiere Journalismus, das ist was Kommunikatives. Und genau. Das habe ich mir auch erst gedacht. Und nee, es ist so, dass man dann irgendwie so ein Thema bekommt, wo man sich dann eine wissenschaftliche Arbeit überlegen kann, wo man dann auf 15 Seiten sich irgendwas zusammenmogelt und dann aus der Literatur hier mal ein Zitat aus dem Kontext reißt und hier mal ein Zitat aus dem Kontext. Und dann macht man daraus, erfindet man, denkt man, am Ende hat man was Unglaubliches geleistet, aber eigentlich hat man sich alles nur zusammengelogen und am Endeffekt hat man irgendwie so ein, kommt man auf ein Ergebnis, was es eigentlich gar nicht sein kann. Aber ja, man hat es sehr gut begründet. Man hat eine These und sucht einfach so lange in der Literatur, bis man seine These ausreichend erfüllt. Ja, und man reißt auch einfach komplett alle Zitate aus dem Kontext und biegt sich die so hin irgendwie. Und da habe ich auch jetzt, wie gesagt, Humor und Marketing und dann habe ich das zwischen Deutschland und USA verglochen. Und ja. Da habe ich dann rausgefunden, das habe ich wirklich gelesen, das Zitat, dass die deutsche Sprache macht Punchlines schwierig. Aha, also wieso das denn? Die meisten amerikanischen Unternehmen, die synchronisieren gar nicht erst über auf Deutsch, sondern machen einfach eine komplett neue Werbung, weil man das nicht richtig lustig ummünzen kann auf Deutsch. Hat das was mit der Grammatik zu tun, dass das Wort am Ende nicht steht? Weil die Punchline muss ja möglichst am Ende sein. Ja, ne? Genau, weil es muss ja eigentlich so eine Art Überraschung sein, dass am Ende was kommt, was man nicht erwartet hat im Laufe des Satzes. Und die deutsche Sprache wäre wohl so detailliert, dass man von vornherein schon weiß, wohin es geht, die Richtung. Und das sagt ihm auch für uns eine gute Ausgangsposition, ja. Das ist super. Also wir reden Deutsch und es kann einfach nicht lustig werden. Und mit so einer Einstellung da reinzugehen, ist doch gut. Ist doch ja, beziehungsweise die Leute wissen jetzt schon den Gag und müssen gar nicht auf die Pointe warten. Die können jetzt schon ausschalten eigentlich. Genau, die können jetzt schon ausschalten. Das ist Service. Das ist ein Service-Podcast. Ja. Ja. Nein, unser eigenes. Ja. Ja, das sind Projektarbeiten jedenfalls. Aber wir musstest auch. Musstest du auch Projektarbeiten schreiben eigentlich? Du hast Philosophie mal studiert, ne? Ja, ich habe mal eine. War das ein Essay oder eine. Also Facharbeit, glaube ich. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Auch 10 oder 15 Seiten habe ich geschrieben über Freiheit. Und? Ganz, relativ, ist gut. Ist was Gutes. Ist, ja, genau. Relativ, Fazit, gut. Nee, ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war das einige Mal, wo ich mir in meinem Studium richtig in ein Thema reingearbeitet habe und hat auch ganz gut funktioniert. Ein paar Gags natürlich eingebaut hier und da, die wurden nicht so ganz verstanden. Nee, die kommen man nicht gut an. Natürlich, das kann man nicht machen. Aber ich habe einen sehr realitätsnahen Approach genommen und ich glaube, das kam ganz kurz ein. 1,3. Ja, gut angekommen. Das ist natürlich, natürlich gut. Sehr gut. Aber natürlich. Auch sehr sympathisch, dass du diese Note im Nebensatz erwähnt hast. Apropos sympathisch. Unser Thema heute: Sat.1. Nein. Nein? Was? Hatten wir nicht. Kabel 1. Nee, scheiße. Aber diese Zahlen bei Fernsehsendern sind ja auch ein bisschen willkürlich, oder? Was ist eigentlich die höchste Zahl? Das ist eine sehr gute Frage. Alpha 99. Ich glaube, Tele 5 ist schon die höchste, oder? Mhm, Tele 5, was mit Kabel 6? 1, Kabel 1, 6. Es gibt sehr viele 6 Einser. Gibt's. Naja. Aber das wurde schon so gebaut mit dem Hintergrund einer Fernbedienung im Kopf, oder? Ja, genau. Es war damals ja so. Pro 7 natürlich. 7 ist mehr als 5. Ja, sehr gut. Man hat ja nur irgendwie so 2, 3 irgendwie Sender. Und die wurden dann auch direkt nominiert. Also das erste halt, dann das zweite deutsche Fernsehen, ZDF und dann die dritten, sagt man ja, zur WDR und so. Das hat man ja nicht alle empfangen. Man hat nur WDR zum Beispiel NRW empfangen. Und daher, glaube ich, die Zahlen behalten. Was ein bisschen dämlich ist jetzt, wo eh alle Zahlen anders sind. Was sich bei den im Podcast-Business tatsächlich noch nicht durchgesetzt hat. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Ich finde, wir sollten einen Start machen. Aber wir wissen auch nicht, auf welche Nummer wir wären. Ja, was ist die beste Nummer? Also eins nicht. Eins ist, wenn ich zu... Sieben ist schon gut. Also es gibt ja Radio 1, gibt es ja schon. Radio 1, genau, Radio 1 Live. Radio 2. Ich glaube, Radio 3 gibt es auch, Bayern 3. Aber ich finde, sieben ist eine super Zahl. Hier auch mit biblischem Hintergrund und so. Unglückszahl. Ganz, würde ich sehr ganz freudig sein. 13. Radio 13. Ich wäre für die 9, für die gute alte 9. Ich finde, wir sind ein 9er-Podcast. Wir haben was von der 9. So ein bisschen bauchig, ein bisschen. Hast du als Kind auch immer Emotionen in Zahlen gelesen? Ja. Ich finde zum Beispiel, die 7 sieht total fies aus. Ja, die ist ein bisschen frech. Ist ein bisschen frech. Die fand ich sehr, gut. Die ist aber irgendwie bei mir sympathisch. Die 7. Die eckt immer so ein bisschen an und neben dieser Spießer 6 und der lustigen 8. So der Onkel 8. Gemütlichen 8, ja. Genau, der gemütlichen Onkel 8. Da kommt die 7 immer gut an, fand ich. Ich finde, die 9 hatte irgendwie so was Erhabenes, irgendwie so wie so ein Stativ, ja, auf dem sie stehen und oben so ein Ball. Aber die 9 will immer mehr sein. Die 9 wollte immer schon die 10 sein. Will sich erheben, ja. Ja. Die 5 ist für mich auch so ein harter Punkt irgendwie. 5 fand ich auch mal sehr unsympathisch. Nee. Die hat was Beißendes, irgendwas Knackiges. Die 1 fand ich immer super. 1 ist gut. Nummer 1. Ich habe die 2 auch immer ganz gern geschrieben, weil früher als Kind muss man ja aus irgendeinem Grund irgendeinen Scheiß lernen, den es in der echten Welt gar nicht gibt, wie zum Beispiel Schreibschrift und sowas. Und da auch immer die 2 mit so einem Kringel noch unten. Ja, genau. Wo man sich auch fragt, warum? Den fand ich super schön. Ich habe auch gerne einen Kuh gemalt. Und bei der Kuh, das Kuh hat ja unten diesen Schlenker drin. Wirklich? Fand ich immer ganz toll. Ja. Und irgendwann fand ich den immer so geil, da konnte ich dann alle kleinen Buchstaben in der Schreibschrift und die fand ich immer cooler irgendwie als die großen. Und dann habe ich mal aus Spaß ein ganzes Diktat einfach nur klein geschrieben, weil ich es schön fand. Und das war mein erster weinender Smiley, den ich bekommen habe. Und dann war die Heulerei aber groß, kann ich sagen. Oh. Ich hab mich dann wirklich rechtfertigen wollen. Ich habe wirklich dann weinend vor der Lehrerin gesessen. Ja, aber die kleinen Buchstaben, die sind doch viel schöner. Was eine relativ dämliche Ausrede ist. Aber das fällt im Nachhinein erst auf. Ja, finde ich gut. Benutzt du das heute noch als Ausrede? Ja. So falsch geparkt, ja. Irgendwie. Ja, ich fand das schön. Das sieht einfach, wenn man sich so die Skyline anguckt, des Parkplatzes, ist so viel schöner einfach. Nee, läuft nicht mehr gut. Aber Kindheitserinnerungen sind ganz toll. Ich habe, meine Mutter hat einen Wunschzettel von mir gefunden, den ich damals mal an das Christkind geschrieben habe. Aha. Das war wahnsinnig toll. Ich hab mir gewünscht, einen Arztkoffer, hab den auch gemalt daneben, dann eine Ritterburg, aber als Spielzeug. Ganz wichtig. Damit das Christkind das auch ja richtig versteht. Ich wollte, ne? Ja nicht, dass irgendwie meine Eltern irgendwie sich so Mühe machen und eine richtige Ritterburg besorgen. Das hat mir dann leid. Deswegen habe ich geschrieben, Ritterburg, aber als Spielzeug. Und ja. Pfeil und Bogen, aber mit 17 Pfeilen aber unbedingt. Ach, warum genau 17? Das war dann, weiß ich nicht. Im Nachhinein ein bisschen gruselig, so für meine 17 Todesfeinde. Genau. Ich habe eine 17 Leute auf meiner Liste. Ja. Das ist genauso mit den Gangschaltungen von Fahrrädern. Das war für mich immer auch eine sehr willkürliche Zahl irgendwie. Ne? Unfassbar geil. Aber auch das sehr willkürlich. Irgendwann hatte ich mein neues Fahrrad, da hatte ich irgendwie Milliarden Gänge. Ich wusste nicht, wohin damit. Die meisten habe ich nie benutzt, tatsächlich, ehrlich zu sein. Nie. Ich bin immer nur, dann hattest du so Fahrräder auf, wo du links 3 hast und rechts dann jeweils in diesen 3 Gangarten irgendwie 7 hattest oder so. So 7 Gänge. Und dann, also 21 insgesamt. Und das war viel zu viel einfach für mich. Immer schon. Und dann bin ich irgendwie nur mal in 7 gefahren, maximal. Und dann, aber das ist auch schon, glaube ich, falsch. Mein Fahrrad war noch relativ oft kaputt, weil ich, glaube ich, mal im falschen Gang gefahren bin. Mir ist das zu viel Luke Mockridge gerade. Das ist diese Kindheitserinnerung 90er. Nein, mir gefällt das nicht. Ich will, dass wir ein bisschen edgy sind, nach vorne schauen und nicht immer nach hinten. Hey, erinnert euch noch an die Turtles? Nein. Wie muss man sich ein Florentin Will im neuen Jahr vorstellen? Ach, halt die Fresse einfach. Ja, ich weiß nicht, du willst ja weg vom Anekdotischen, aber ich fliege morgen nach Tübingen. So. Tübingen? Ja, und werde dort interviewt und ganz toll. Und soll ich da meine Expertise präsentieren? Was ich natürlich gerne tue. Du bist interviewt? Wer will dich interviewen, bitte? Ich weiß noch nicht ganz genau, die E-Mails, die ich bekommen habe, sind anonym. Aber mal sehen, was mich dort erwarten wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt wofür ist Tübingen bekannt? Gute Frage. Ich habe irgendwie bei Tübingen habe ich immer irgendwas im Kopf. Ich glaube, irgendeine Schulkollegin studiert da. Aber es könnte auch was ganz anderes sein, dass mein Unterbewusstsein mir da einen fiesen Streich spielt und irgendwie mein Erzfeind wohnt da. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ah, Tübingen. Ich verbinde nichts mit Tübingen, außer dass es klingt wie Thüringen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mit dem verbinde. Aber die Kartei in deinem Gehirn, die Schublade wird auf, da ist so ein kleiner, kleines Löschblatt, wo so ganz kurz drauf gekriegelt ist. Klingt ähnlich wie Thüringen. Ja, mehr habe ich nicht. In meinem Kopf ist es rot unterstrichen. Genau. Ja, wegen dem Ingen, ja. Tübingen. Nee, sagt mir gar nichts. Ich mag Städte auch nicht, die für nichts bekannt sind irgendwie. Nee, das ist lame. Von vornherein unsympathisch. Nee, das ist absolut lame. Nee, aber da kann ich vielleicht nächstes Mal davon mehr erzählen. Und jetzt ist es natürlich so eine Vorschau. Nur so ein kleiner Teaser. Aber wir wollen ja ins Fernsehen, ne? Wir sind ja, sag ich mal, geboren fürs Fernsehen. Dieses Podcast ist ja nur ein reiner Lückenfüller. Ein unangenehmes Sprungbrett. Ja, dass es ein bisschen kratzig ist. Man denkt sich, man steht mit den Füßen drauf und denkt, das ist ganz schön kratzig, wenn man da ist auch schon sehr alt. Es ist schon sehr alt und es klappt auch nicht richtig. Und es knirzt und man kommt auch nicht wirklich hoch damit. Kennst du diese Sprungbretter aus der Schule? Wir hatten auch so Sprungbretter, da musste man so Übungen machen und dann über Dinge springen. Luke. Aber, Luke. Bitte? Ach so, Entschuldigung. Oh. Luke und Trug. Luke und Trug. Wir sind keine Luke und Trug-Folge. Wollen wir nicht. Auf jeden Fall, wir wollen ins Fernsehen. Ach, du machst die Überleitung schon die ganze Zeit. Ja, natürlich. Wir wollen ins Fernsehen. Will man auch ins Fernsehen eigentlich oder will man vornherein im Internet bleiben? Das ist immer die Frage, die sich viele Leute stellen. Das ist eine gute Frage, ja. Aber ich glaube, gerade wir beide sind, eine sehr visuelle Kombination. Ich glaube, wir funktionieren sehr gut visuell. Wir sind was fürs Auge. Auch weil wir vom Ton her nicht so viel zu bieten haben. Deswegen, glaube ich, können wir mehr rausreißen mit dem Auge. Aber ich sage mal. Auch übrigens auch was ich herausgefunden habe bei dieser Projektarbeit. Die Deutschen stehen auf körperlichen Humor. Und zwar kommt das daher, dass die Sprache halt so scheiße ist für Gags. Ohne Scheiß. Man muss irgendwie ausweichen. Ja, genau. Und deswegen stehen die auf körperlichen Humor. Und das ist ja auch eigentlich erkennbar, weil diese ganzen Samstagabendshows, wo es dann in Amerika viele Comedy-Shows gibt, Saturday Night Live und so, gibt es halt hier Wetten, das, wo halt immer die Wetten waren und immer so ein bisschen belustigt wurden. Dann gibt es diese Quizze, wo Johannes B. Kerner irgendwie weiß nicht, Johannes Liefers oder so. Jan-Josef. Wir müssen nicht, diese Vornamen aus ganz vielen Jotze sind mir nicht eingefallen. Jan-Josef Liefers, der dann irgendwie, weiß nicht, Memory spielt oder so, oder halt viel mit Körper macht. Twister spielt mit Anna los. Ja, sowas. Das ist halt typisch Samstagabend im deutschen Fernsehen. Du meinst so Brumm die Traktorshow. Ja, genau. So alles so körperlich und so. Das ist halt typisch deutsch. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Weil wir visuelles Format sind. Wir sind was Visuelles, wir sind für körperlich, genau. Das stimmt. Das ist, glaube ich, was für uns. Ich bin ja, also eine Fan von Fernsehen kann man ja eigentlich nicht sein, weil Fernsehen für mich immer irgendwas Fremdes hatte, weil ich nie mich wirklich viel mit Fernsehen beschäftigt hatte, weil ich habe als Kind irgendwie Zeichentrickserien geschaut und dann relativ schnell schon nur noch Giga und sowas in der Richtung, aber so diese Wetten-das-Phase nur als Kind und sowas, deswegen ist es für mich immer so ein altes Relikt und ich habe tatsächlich heute in der Recherche, weil ich habe heute gerade schon mal einen Podcast aufgenommen, der nicht schlecht war. Und da haben wir über eine Gottheit geredet. Ist egal warum. Auf jeden Fall habe ich mir eine alte. Nee, ist gar nicht egal. Nee, ist völlig egal. Das funktioniert nicht. Auf jeden Fall gibt es auf BR Alpha, kam früher so eine Fernsehreihe, wo immer ein gewisser Michael Köhlmeier die alten Mythologie erklärt hat. Also dann so die Legende von Zeus und Euridipes oder irgendwie so ein Scheiß. Mhm. Und ihr könnt euch das mal auf YouTube angucken. Guckt einfach mal bei Michael Köhlmeier. Die Sendung heißt irgendwie Mythologie. Und ganz geil finde ich da das Set. Und ich versuche es zu erklären. Und zwar besteht dieses Set einfach nur aus einem blauen Raum, wo ein Moderationskatzenbaum steht. Das ist ein komplett abstraktes Gebilde, das nur dazu gemacht ist, damit der Moderator verschiedene Moderationsposen einnehmen kann. Er kann sich hinsetzen, er hat so ein Pult, da kann er sich hinstellen, dann kann er sich so lässig auf so eine Lehne legen. Also dieses Objekt wurde allein dafür gebaut, dass man damit moderieren kann. Aber BR Alpha, der war doch auch die Alpha Centauri mit Harald Lesch. Genau, in dem Klassenzimmer. Aber das ist ja auch sowas, so ein Ding. Ja, aber das ist ja überhaupt nicht künstlich. Genau. Ja gut, aber es ist halt so ein Setting, ne? Du hast so ein Klassenzimmer, ja. Aber dieser Moderationskatzenbaum ist rein künstlich. Da wurde ein Schreiner engagiert, hat gesagt, bau mal was, auf worauf man gut moderieren kann. Und das finde ich so absurd. Ist das sowas, was in so kleinen Kommunen im Kreisverkehren steht? Ja. Sowas, ne? Das kann gut sein. Und da liegen dann so ein paar Bücher. Aber es ist wirklich, das könnte man sich nicht in eine Wohnung stellen, weil es komplett nutzlos ist. Es ist nur dafür gedacht, okay, wir haben vier verschiedene Kamerawinkel, in jeder hast du eine andere Körperhaltung. Und das allein finde ich so obskur und so seltsam, aber irgendwie schon wieder cool, weil der ist auch total, der ist ein Virtuose an diesem Gerät. Der steht auf und dann lehnt er sich dran und dann stützt er sich ab und dann Handy in die Hosentasche, weil der 15 Minuten lang redet er einfach nur. Er erzählt, da passiert nichts. Kein Schnitt, Lesche auch. Gar nichts. Anscheinend haben die bei BR Alpha so ein Fimmel dafür. Das stimmt, ja. Was war das eigentlich für ein Sender? Wieso BR Alpha eigentlich? Ja. Ganz komisch. Ganz strange. Da finde ich ProSieben, Sat1, BR Alpha. Die wollten schon, das waren so ein bisschen so ein Outsider schon, ne? Das wären so ja, die in der ersten Reihe gesessen haben. Ein bisschen intellektuell. Ja, aber, ja. Aber ich meine, ich habe mir die Vorstellung, ich hatte schon lange eine Katze, aber noch nie einen Katzenbaum oder so ein Katzenspielding. Wie geil es für so eine Katze sein muss, zu sehen, ich habe hier so ein Gerät, das erfüllt alle meine Wünsche auf einmal. Ein Gerät. Ich kann hier an so einem Ding schwingen, ich kann hier kratzen, ich kann da raufhüpfen. Dieses Ding ist unfassbar gut. Ein bisschen so wie eine Multifunktionsfernbedienung für mich. Ja, genau, total. Und du denkst dir einfach, aber ich meine, deswegen glaubst du ja an einen Gott, weil die Katze denkt sich, das ist gar kein Zufall sein, dass hier so ein Gerät steht, das alle meine Träume, die ich habe, auf einmal erfüllen kann. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, Katzen sind sehr religiöse Tiere, weil sie müssen sich denken, dass, ich meine, jeden Tag um 12 Uhr steht da was zu essen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Genau, das stimmt. Die glauben an so eine Gottheit, aber die sehen die Gottheit ja immer. Weil die Gottheit streichelt das ja auch und so. Ja, aber für das die ist die Welt so, Gottheit. Aber für ist, die ist die Welt so perfekt. Alles, was sie sehen, ist perfekt für, auf sie zugeschnitten. Du glaubst, dass für Tiere, für Haustiere die Welt perfekt? Also für meine Fische total. Damals war die Welt nicht perfekt. Der Horror. Das war eine grausame Welt. Das war die Hölle auf Erden. Ach ja, apropos, wo wir gerade bei Dingen, Lebewesen in der Wohnung sind. Meine Pflanze, ich bin jetzt wieder in meiner Wohnung in Köln und bin jetzt irgendwie seit 3 Wochen mal wieder hier und habe vergessen, meine Pflanzen mitzunehmen. Ich hätte die auch nicht mitgenommen, aber ich daran gedacht hätte. Das vergessen sie wegzuschmeißen. Naja, sie ist genau. Einfach, sie ist völlig schwarz und eingegangen. Die letzte fleischfressende Pflanze hier. Es ist sehr traurig. Ja. Das ist sehr traurig. Aber kannst du dir nicht auch so eine Fressnapf hinstellen oder sowas? Habe ich auch überlegt, aber die sind zu dumm. Pflanzen sind zu dumm. Die sind zu doof einfach. Ja, ich habe zu Weihnachten jetzt so künstliche Pflanzen geschenkt bekommen. Ja. Das ist schon traurig. Das ist tatsächlich ein Handtuchhalter traurig, ja. Und künstliche Pflanzen habe ich geschenkt bekommen. Das war mein Weihnachten. Das ist schon scheiße eigentlich. Ein Handtuchhalter. Ja, aber den braucht sich. Der ist sehr sinnvoll. Der ist sehr sinnvoll, ja. Handtuchhalter sollte jeder haben. Das sollte jeder haben. Ich habe tatsächlich keinen Handtuchhalter. Ich bin ja in der Wohngemeinschaft mit einem Mitbewohner tatsächlich. Und ich bin sehr faul und nehme am haushaltlichen Dasein überhaupt nicht teil. Aber ja. Eine Sache habe ich eingebaut ins Bad. Mein Mitbewohner irgendwie Waschmaschine und Badewanne und Verschluss und Dichtungsring. Und ich habe eine Sache gebaut, den Handtuchhalter. Und er musste das einfach so zwei Stangen, die man an die Fliese kleben musste, mit so einem Superkleber, der dabei war, innerhalb von 2 Wochen abgebrochen, innerhalb von 2 Wochen kaputt, liegt jetzt unbenutzt in der Ecke. Und wir hängen jetzt über unsere Handtücher über die Vorhangstange der Badewanne. Und das war's. Das Einzige, was ich eingebaut habe, ist sofort kaputt gegangen. Das ist auch bei mir lustig. Bei mir war kein Platz irgendwie für so eine Stange über der Badewanne, weil die quasi auf einer Achse mit der Tür liegt. Verstehst du? Das ist sehr schwierig zu erklären, sehr schwierig vorzustellen. Aber man kann jedenfalls keine Stange oben haben, sondern man muss so eine L-Form quasi braucht man als Stange oben. Und deswegen habe ich mir so ein Rollo gekauft. Ich habe keinen Duschvorhang quasi, sondern so ein Rollo. Also das ist total geil. Das ist quasi wie so eine Wand, die du runterfahren kannst. Also du hast so eine Band, so eine Kordel, die ziehst du und dann kommt so ein Duschvorhang in L-Form. Eine Kurbel, an der musst du kurbeln. Ja, genau. Das ist total geil. What? Ja, was es für Dinge gibt, ey. Das ist der Hammer. Und als ich dann in den Baumarkt gefahren bin, dann gefragt, ja, ob es sowas gibt überhaupt, weil es noch nie in meinem Leben vorgekommen ist, irgendwie sowas, haben die gesagt, ja, klar, hier. Da war ich voll erstaunt, wie viele Dinge der es Einzige, gibt, von denen man gar nicht weiß. Ja. Das ist der Hammer. Die Welt ist der Hammer. Aber für Katzen ist die Welt auch nicht der Hammer. Doch, total gut. Alles, was sie machen, ist genau für ihre Wünsche geschaffen. Alles, was sie haben eine perfekte Decke, sie haben, die ganze Welt ist ein großes Bett. Schau mal, allein so ein Sofa, was so ein Sofa für eine Katze sein muss, ist der absolute Himmel. Ich meine, normalerweise denkst du, als ein Bett ist in etwa ungefähr so groß wie ich, nicht bei Katzen. Da ist das Bett 50 Mal so groß. Das ist doch unfassbar. Und egal, wo die sich hinlegen, die können sich ja auch auf Nägel legen zum Beispiel. Das ist ja, immer irgendwie, fühlt sich das gut an für die, weil die auch ein Fell haben halt. Ja, das stimmt. Die sind ihr eigenes Bett eigentlich schon. Ich finde diese Katzen-Fail-Videos, die sagen doch irgendwie, es rauscht gerade hier. Naja, aber diese Katzen-Fail-Videos sagen noch viel darüber aus, dass Katzen auch nicht immer ein geiles Leben haben. Ich finde, wenn Katzen sich verkalkulieren und irgendwie gegen den Schrank springen, sieht es immer ziemlich dämlich aus. Weil man erwartet von denen, die Erwartungshaltung bei Katzen ist, dass die perfekt landen, perfekt aussehen, dass sie keinen Flecken im Fell haben und nicht gegen Schränke springen. Ich glaube, deswegen sind Katzen-Fail-Videos ja auch so beliebt, weil man sieht, dass sie nicht perfekt sind. Und sie tun so, als wären sie perfekt, aber eigentlich sind sie es auch nicht. Deswegen ist ja eigentlich interessant. Wie wir eigentlich. Es gibt ja wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es ähnlich viele Katzen wie Hunde, aber es gibt keine Hunde-Fail-Videos. Katzen sind unendlich viel mal beliebter, einfach weil es diese Genugtuung ist, die Genugtuung ist, irgendwie so ein arrogantes Arschloch fallen zu sehen. Wohingegen ein Hund, der ist irgendwie immer gut drauf und ich bin dein bester Freund. Ein bisschen treu doof. Das tut einem nochmal leid, wenn du Ich finde Hunde auch total langweilig, weil du willst niemanden haben, der dich immer mag. Dass dich jemand mag, ist nur dadurch wertvoll, dass es auch Situationen gibt, in denen dich die Person nicht mag. Klassisches Yin und Yang, simple. Das ist interessant, die Frage, die du eben gestellt hast. Gibt es mehr Hunde oder mehr Katzen? Ich glaube. Warte mal, einen Moment. Ich muss kurz mal jetzt. Mehr Hunde. Ja, aber was genau googelst du jetzt? Das ist die Frage. Ich google jetzt, gibt es mehr Hunde oder Katzen? Den gesamten Satz. Hund oder Katze? Was ist das bessere Haustier? Gibt es mehr Katzen oder Hunde? Ich war eben auf Bild.de, um diese Frage zu beantworten, weil die so einen Artikel darüber hatten. Und dann kam so eine Katze auf mein Ohr eben. Die haben neuerdings so Surround Sounds. Für Dinge, die mit Artikeln. Ja, das ist das Beste, Leute. Wenn ihr irgendwie eine Website bauen wollt, dann auf jeden Fall Sounds, die abgespielt werden, wenn man auf die Seite geht. Ungefragt abgespielt werden. Aber das ist doch wirklich seit Jahren, ist das doch die Standardrepertoire von Dinge, die ich hasse. Bei allen Steckbriefen, die irgendwie Viertklässler in der Schule machen müssen, was ich liebe und was ich hasse, steht bei ich hasse immer Spinat, Jungs, Hitler und Webseiten, bei denen Musik abgespielt wird. Warum raffen das Webdesigner nicht, dass das keiner mag? Ich verstehe auch nicht, das sind auch so Dinge, die nicht zusammenpassen. Also man will ja was lesen, aber man kriegt man was auf die Ohren. Das will man ja auch nicht. Das ist wie diese Diddle Briefpapiere damals, die gerochen haben. Oh Gott. Das ist ja genau das Gleiche. Du willst was lesen, was irgendwer geschrieben hat. So, willst du mit mir gehen? Ja, dann vielleicht. Und du riechst was. Das erwartest du ja nicht. Außer du kannst die gesamte Botschaft riechen. Außer die Botschaft ist als Geruch kodiert. Dann, klar, das wäre auch gut. Das wäre ganz schön gut, aber leider nicht möglich, glaube ich. Ich habe hier gerade einen Artikel gefunden. Das Verhältnis von Hund und Katze ein für alle Mal geklärt. Aber dabei meinen sie Verhältnis wie ein zwischenmenschliches Verhältnis. Oh, dann toll, ey. Wo ich mir auch dachte, fuck you einfach. Das ist der Hammer. Das ist Clickbaiting auf höchstem Niveau. Das gibt's ja nicht, ey. Ich habe jetzt gegoogelt, Deutschland, Hund, Katze, Verhältnis. Und finde nur solche, wie gut passen Hunde zu Katzen, shit. Naja, ist vielleicht Verhältnis ist nicht das richtige Wort. Google ist zu Englisch. Google hat aber heute auch echt einen schlechten Tag, ohne Witz. Mhm. Manchmal hat Google auch so Tage, wo man sich denkt, Leute, strengt euch ein bisschen an. Ja, genau. Da passiert echt gar nichts. Google ist aber eigentlich auch trotzdem immer noch gut. Google hat ein gutes Leben, muss man mal sagen. Ich muss noch meinen Google-Werbevertrag mich erinnern. Google benutzt eigentlich irgendwer auf dieser Scheißwelt Bing? Ich habe tatsächlich einmal, oh Gott, das ist so unangenehm, aber es ist tatsächlich passiert, weil wir hatten ja in der Frank-Elzer Masterclass, wo ich auch zu einem Journalisten ausgebildet wurde, hatten wir auch mal einen englischen Typen von der BBC oder sowas und der hat uns Internetrecherche beigebracht und der hat uns dann lauter so Tricks und Hacker-Sachen und wonach man suchen muss und Directories und wie du Sachen finden kannst, die eigentlich nicht gefunden werden sollen. Hey, das ist ja geil. Ja. Erzähl mal gleich. Ja. Und dann hat er auch mal gesagt, so von wegen, wer von euch benutzt denn Bing? Und dann habe ich gesagt so, ja, manchmal. Und dann, ja, warum? Und dann habe ich gesagt, diesen Satz, der noch große Wellen schlagen wird, ja, bei Bing wird weniger zensiert. Und jetzt in allen meinen Klassenkollegen rattert im Kopf, was wird denn zensiert bei normalen Suchmaschinen? A, Kinderpornos. B, irgendwie krasse Gewalt, superkrass Videos. Und C, irgendwie Tierpornos. Also, in welchen Situationen auch immer Florentin Will sich dazu bereit erklärt, Bing zu nutzen, sind Situationen, in denen er Interesse an einen dieser drei Dinge hat. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, als ich das gesagt habe. Und dann, naja. Das ist ja total geil. Und bei allen bist du auf eine andere Ebene durchgeschissen. Genau, der eine sagt, was er ist nekrophil, wusste ich gar nicht. Die einen halten dich für Kriminellen, die anderen für Pädophilen. Weiß aber das ist die schlechtmöglichste Antwort. Warum benutzt du Bing? Weil da weniger zensiert wird. Ja, das wird zu fucking recht zensiert, verdammt nochmal. Ja, oh, gut. Ey. Nee, das glaube ich, das ist gar nicht so. Auf einem, alles, ich weiß schon wieder, was meint das wahrscheinlich. Also, ich meine, bei Google, da wirst du gedacht haben, da werden Dinge nicht angezeigt, die vielleicht auch hätten wichtig sein können für deine Recherche. Wie zum Beispiel. Genau, ja. Aber so, nein, nächstes Thema. Naja, finde ich jetzt nicht so. Finde ich ein bisschen peinlich, aber auch auf eine Art sympathisch. Ja, danke schön. Das ist der Titel meiner Biografie. Peinlich, aber auch sympathisch. Das ist ein gutes T-Shirt für dich, wäre es. Peinlich, aber auf eine Art sympathisch. Aber auf eine gewisse Art irgendwo schon ein bisschen sympathisch. Ja. Was gibt es noch? Bing gibt es noch. Yahoo. Naja, irgendwie alles Google ist schon das Beste, muss man sagen. Hattest du eigentlich, vor Facebook, hattest du Lokalisten? Wir sind wieder in gefährlichem Luke Mocklisch-Niveau. Ich versuche es kurz zu halten. Aber nee, Lokalisten, sag mal das mal. Lokalisten? Nee, wir hatten, ich komme ja aus dem Kreis Unna und wir hatten Unnaer. Unnaer.de. Das war, da ist wieder eine Kreativbombe explodiert. Unnaer. Unnaer.de. Und es wüsste auch keiner, wie man es ausspricht. Ja, hey, bist du auf bist du auf diesem einen Portal, wo alle sind? Es hat sich keiner getraut auszusprechen, weil keiner es jemals gesprochen gehört hat. Weil das ist ja nicht irgendwie so ein Video, wo dann die Macher sagen, ja, herzlich willkommen auf Unnaer.de. Und es wusste keiner, wie es ausgesprochen wird. Da wären Soundbites auf der Seite wieder gut, ne? Dafür kann man es benutzen. Aber ich war bei Lokalisten und seit 6 Monaten kriege ich irgendwie jede Woche so eine Mail von Lokalisten, so, das ist diese Woche bei den Lokalisten passiert. Und die melden immer denselben Inhalt. Nichts. Das heißt, die schicken mir eine Mail, um mir zu sagen, dass nichts passiert ist. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Da bin ich auch drauf gekommen. Das ist echt gut. Jeder Konzern der Welt schickt dir eine Mail. Diese Woche ist nichts passiert. Ja, okay, gut zu wissen. Danke. Gott sei Dank. Ja, in so einer schnelllebigen Welt, wo jede Woche Scheiße passiert, ist es eigentlich die gut, größere wenn News, passiert. Wenn nichts passiert. Ja, du hast völlig recht. Du hast echt gut, bist heute gut drauf. Ich abliefern. Oh, hau mal was raus jetzt. Mir ist mal aufgefallen, ich habe jetzt mir ein neues Konto bei Amazon gemacht, um die Studenten-Prime-Vorteile noch ein weiteres Jahr nutzen zu können. Hoffentlich, oh scheiße, das darf man das sagen? Oder? Nein, nee, auf gar keinen Fall. Macht doch jeder so auf eine Art. Wir piepen jetzt einfach. Na, jedenfalls kriege ich jetzt von jeden Tag von Amazon, jeden Tag kriege ich 10 Mails von Amazon, die irgendwie was untergesetzt haben. Aber was ich gar nicht will, so Haushaltsgeräte, Fitness-Laufbänder und sowas. Ich glaube, Amazon will mich demütigen damit. Weil wir nur ein schlechtes Gewissen machen, ja? Ja, genau. Das ist genau also wie Dating-Seiten. Nach den Feiertagen einfach mal Laufbänder runtersetzen, Arschlöcher. Amazon ist auch ein Arschloch. Amazon ist ein richtiges Arschloch. Wir haben mal so ein, apropos Zukunft, wir wollen ja in die Zukunft gucken, weil wir so anti-Luke Mockridge sind plötzlich. Mhm. Wir haben mal irgendwie ein Video geguckt im Studium, wo wir darüber spekuliert, wie die Zukunft wohl aussieht und dass Unternehmen die Zukunft bestimmen und dass Unternehmen die neuen Länder sind irgendwann. Und da wurde spekuliert, dass Amazon mit Google zusammengeht. Und das heißt es Googleson und regiert die Welt. Oder Amogel. Also Googleson, genau. Ja, und das Googleson wird irgendwann die Welt beherrschen. Das war also der Konsens, auch der Gruppe eigentlich. Wo man ein bisschen denkt, das ist scheiße, oder? Ja, ihr hattet vor allem auch nicht recht. Oder wie lange ist das Seminar schon her? Naja, gut. Noch nicht so lange her. Es ging so um 2033 oder so um den Dreh. Das ist sehr spezifisch. Was glaubt ihr, wie ist das die Welt in 2037? Warum so genau? Nur so, überlegt mal ruhig. Hey, ich habe jetzt keine Aktie gekauft oder so. Just to call a number. Ja. Naja, Googleson, also Leute, wenn die sich fusionieren irgendwann, dann lieber fliehen. Ja, das war's von mir. Ja, vielen Dank, Stefan Titzel, zurück ins Studio. Wir hätten uns vielleicht auch andere Themen. Warte mal, wir haben noch andere Themen. Ja, wir haben ja unsere Themen schon komplett ausgeschlachtet. Genau. Wir sind ja auf Tele5, wo wollen wir eigentlich eingehen. Aber was braucht Tele5? Tele5 ist ja schon ein sehr gutes Konzept. Ja, was ist eigentlich. Mal ganz kurz. Wofür genau steht Tele5 eigentlich? Wofür stehen. Vor allem, ich verstehe auch diese Silbe Tele nicht. Tele wie Telefon oder was? Wie Television, glaube ich. Aber ich verbinde Tele5 nur mit Oliver Kalkofe und alten Bud Spencer-Filmen. Ja, wo passen wir da rein, ist die Frage. Wir sind doch eine Schnittmenge zwischen Bud Spencer und Kalkofe. Also wir sind mehr Bud Spencer als Kalkofe, aber das ist ja nicht schlecht. Ich habe mir folgendes Konzept überlegt, ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht. Und zwar glaube ich, der Schlüssel ist, dass man sich ein Format überlegt, das sich nicht nur auf gute Unterhaltung konzentriert, sondern vor allem auf viel Unterhaltung. Also gar nicht so sehr auf Qualität, sondern mehr auf Quantität. Also alle Gags quasi Schrottflintenmechanik, alle Gags raus und dem einfallen. Ganz viele Gags. Auch wenn manche vielleicht nicht unbedingt fürs Fernsehen geeignet sind oder vielleicht strafrechtlich relevant sind. Und alle 5 Sekunden neuer Impuls. Ein Gesang, ein Tanz, ein Gag, irgendwie flackernde Farben, irgendwas in der Richtung. Einfach wahnsinnig viel Unterhaltung. Und das muss doch aufgehen. Das ist ein Konzept, finde ich, das ist zukunftsträchtig. Ich finde auch manchmal, wenn man so denkt, Brainstorming nicht ganz zu Ende gedacht, etwas, was lustig wäre, wenn man darüber redet, aber nicht lustig wäre, wenn man sieht. Absolut, dass man einfach mal gar keine Sendung macht, einfach ein Schwarzbild die ganze Zeit hat, aber oben dieses Tele5-Logo und auch vielleicht Werbung. Ja, das ist metamäßig lustig. Sag mal, kennst du eigentlich Dog TV? Dog? Wie Dog. Genau. Und das ist, man denkt jetzt, okay, Dog TV ist halt ein Fernsehsender für Hundebesitzer, da werden dann irgendwie Hundeleinen getestet. Wie ich mir vorstelle, man macht eine GoPro auf einen Hund und schaltet von Hund zu Hund quasi. So stell ich mir, ist es das? Nein. Aber wäre lustig. Schreib das mal auf für unsere Tele5-Idee. Okay, warte, ich schreibe es auf. GoPro auf Hund und dann? Auf Hund, ja. Schneidet man das jetzt zwischen Hund und Katze? Und dann kann man das Verhältnis zwischen Hund und Katze beleuchten. Und das ist dann eine Minute lang lustig und danach nur noch nervig, weil Hund einfach den ganzen Tag, meisten Tag nur noch rumliegt, den meisten Zeit des Tages. Und zwar ist Dog TV Fernsehen für Hunde. Wie gut. Und es ist kein fucking Witz. Das ist Fernsehen, wo die Hunde Fernsehen schauen sollen. Und Hunde haben ja irgendwie ganz andere Augen als Menschen. Die sehen ganz andere Farben. Die sehen gar keine Farben, oder nicht? Sehen die nicht, das kann nicht auch Farben sein. Sind? Oder irgendwie so, ja, Graustufen oder so. Das heißt, dieses Programm besteht hauptsächlich aus komplett psychedelischen Farben, die irgendwie rumflackern. Irgendwelche Dinge, die durch die Luft fliegen. Irgendwie so ein Hund, der am Strand steht und dann wackelt alles. Total psychedelische Klänge und wo ich mir echt denke, wer auch immer dieses Programm erstellt hat, hat doch einfach nur einen Schaden und macht einfach nur irgendwie wild aus seinem Keyboard zusammenklappert. Ja, das wird Hunden schon gefallen, weil wer weiß denn schon, was fucking Hunden gefällt. Also das ist so absurd, aber die Idee ist gut. Die Idee ist gut, aber für den Cutter, der irgendwie das Programm zusammenschneiden muss, tut mir auch ein bisschen leid. Soll ich den noch 5 Sekunden länger auf dem Hund bleiben, der sich in der Luft dreht? Nee, schneid weg. Und dann am Ende des Tages, oh ja, Schatz, ich muss schon wieder Hunde schneiden. Oh nein, ja, leg dich hin. Genau, wollen wir da nicht auf die Tröte reiten? Nee, wir hatten schon 3 Tröten in der letzten Minute. Das ist nicht gut. Warum denn? Ja, gut, keine Ahnung, gut, hau noch eine Tröte rein. So. Komplett ins leere Stochern. Diesen sich drehenden Knochen, der langsam in so kaleidoskopartig verschwimmt. Sollen wir noch drauf bleiben oder sollen wir lieber weggehen? Schneid weg, wir gehen auf die 1. Oh, auf die 1. Weg damit. Das ist ganz schön geil. Aber das ist schon geil. Für einen Zuschauerprogramm. Marktlücke, Fisch-TV. Podcast für Hunde. Fisch-TV. Ich glaube, meine Fische damals wäre alles andere als der Blick in mein Zimmer besser gewesen. Allein die Vorstellung, du erstellst ein Programm für nicht mal dieselbe Spezies. Du hast keine Ahnung, ob das auch nur irgendwie ankommt, ob dein Zuschauer das überhaupt versteht. Ja, aber das ist Fernsehen ja auch. Ja, das stimmt. ZDF, da machen mit 30er für Ende 90er, die vom Fernsehen vegetieren und auch nicht mehr richtig leben. Und das ist wie eine andere Spezies. Auch Werbung für wie eine andere Spezies. Die man eigentlich auch DocTV zeigen könnte. Im Grunde macht es keinen Unterschied. Helene Fischer sich dreht und flackert oder irgendwie so eine Klingel oder so, ist egal. Im Grunde ist Helene Fischer DocTV, der DocTV for Professionals. Aber die Idee ist auch super gut, weil irgendwie, wenn du einen nervigen Hund hast, der ständig irgendwie durch die Gegend läuft und dir irgendwie dein Essen kackt oder so, sagst du, dann setz den einfach vor den Fernseher, lernt er noch was, da kannst du auch Werbung platzieren, irgendwie gute Werbepartner. Welche Werbepartner? Ja, wir haben 2 Millionen Zuschauer. Frohlich. Und der Hund dreht dann immer durch, wenn er im Supermarkt das gleiche Logo sieht. Wie genau, gut, ey. Ja. Das ist total gut. Es ist total clever. Ich muss kurz meine Nase schneuzen. Aber glaubst du auch, man könnte irgendwie Fernsehen für Pflanzen oder sowas machen? Also wirklich jede Zielgruppe erschließen. Also ich glaube, der Menschenmarkt ist Pflanzen. Zu. Der Menschenmarkt ist zu, da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Tele5, lassen wir es. Was wir versuchen, ist Fernsehen für A, Pflanzen, B, für Glas. Glas hat sehr spezielle Bedürfnisse. Glas, auch krass, aber auch PET-Flaschen zum Beispiel. Ja. FCKW, so ein Kühlschrank, hat auch Bedürfnisse. Einfach so ein paar Sticker drauf oder sowas. Toast. Wie sieht ein Toaster von innen aus? Oder wie eine Waschmaschine von innen aussieht, finde ich auch geil. Da hat mal jemand, eine Spülmaschine. Weißt du, wo man sich fragt, die Teller macht man dreckig rein und die sind den nächsten Morgen, kommen die sauber raus, wo du denkst, wie geht das eigentlich? Und da hat mal irgendwer eine GoPro da reingestellt, was eine einfache Idee, aber eine sehr geniale Idee ist. Total gute Idee. Und da hast du es gesehen? Da kommt so ein Arm unten raus, so Science-Fiction-artig, so Star Wars Episode 5 mäßig, kommt unten so ein Arm raus und dreht so drum und spritzt alles voll und abgefahren. Ja, total. Vor allem, also das war wirklich so ein Aha-Moment für mich, weil man sich wirklich noch nie Gedanken gemacht hat und so, what? Da hätte alles Gedanken gemacht. Da hätte echt alles Gedanken passieren können. Da hätten irgendwie kleine Roboterkreaturen mit Zahnbürsten rausspringen können, die alles sauber wischen. Hätte genauso gut passieren können. Ich sag, okay, gut, passt. Bin ich zufrieden mit von mir aus. Ist Dog TV nicht völlig willkürlich? Kann man den nicht auch einfach so einen Postboten da, oder das ist doch völlig oder so ein Katzen, null abgesteckt. Das ist doch null, das ist doch voll unerforscht auch bestimmt. Ja, total, absolut. Aber in der Waschmaschine ist ja kein Licht, oder? Also er musste auch noch Licht installieren, oder? Es ergibt ja keinen Sinn, das Zeug zu beleuchten. Weiß ich nicht. Vielleicht ist innen drin Licht auch. Du hast keine Ahnung. Wir haben alle keine Ahnung. Waschmaschinen innen drin, Spülmaschinen bleiben. Ist komplett unerforschtes Gebiet. Nee, ist wahnsinnig unerforschtes Gebiet. Das ist ganz schön krass. Aber das könnte man bei mehreren Sachen machen. Zum Beispiel einen Kühlschrank. GoPro in den Kühlschrank. Was passiert ob da eigentlich so? Ob das Licht wirklich ausgeht? Das ist auch eine Frage, die geklärt werden muss. Oder Mikrowelle. Man kann reingucken, aber von innen drin haben wir uns auch noch nicht gesehen. Kann man rausgucken? Ja, gute Frage. Genau, kann das Essen einen auch sehen? Kann das Essen rausgucken? Kann die lebende Katze, die man die letzten Minuten leichter machen will, einen sehen, wenn man die Mikrowelle Food TV, packt? Fernsehen für Essen. Fernsehen für Essen. Abgefahren. Das Fernsehen ist anders als YouTube. Gibt es einen Dog-TV-YouTube-Channel? Ich weiß nicht. Aber ich finde, man muss es weiterdenken. Wir können Fernsehen nicht einfach Fernsehen fortschrittlicher. Da sollte man hin. Wir sollten Tele 5. Genau. Wir können Fernsehen nicht weitermachen, so wie es bis jetzt war. Wir brauchen eine komplette revolutionäre Idee, die alles auf den Kopf stellt. Ja. Falsch rum. oder irgendwie so ein Fernseher, der auch noch vibriert. Zusatzfunktion. Ja, oder nur Ton. Nur Ton einfach. Nur Ton. Finde ich gut. Nur Ton und sehr Geruch. Und sehr billiges Stock-Footage. Stock-Footage. Was nicht passt, aber auch sehr psychedelisch ist. Stimmt, wir hatten ja auch mal die Idee, Audio-Stock-Footage zu produzieren und zu verkaufen, falls das mit dem Fernsehen nichts wird. Wir sind offen für alles. Was mir dazu einfällt, wir haben im Moment wieder die Lokalradios in NRW, die machen immer im Neujahr das geheimnisvolle Geräusch. Ja. Kennst du das? Ja, ja. Wo die einfach, Achtung, jetzt, das geheimnisvolle Geräusch. Was war's? Cola Dose, die du aufmachst? Ja, alles. Es kann alles sein. Und es ist auch völlig egal, welche Flasche man aufmacht. Es ist einfach alles gleich. Ja, und am Ende ist es dann irgendwas extrem Spezielles. Ja, am Ende ist es irgendwie, ich mache gerade eine Volvic-Flasche auf. Mit der linken Hand. Mit der Zunge. Sowas ist es dann. Da aber vor allem, drauf. Was machen die? Also das ist ja auch wirklich sehr einfach produzierte Unterhaltung. Ne? Mhm. Also das ist ja wirklich so einfach. Du nimmst einfach zwei Dinge aus der Reaktion, klappst sie einfach vorm Mikrofon zusammen und die Leute raten sich den Kopf ab. Das ist doch wirklich genial. Ja, das ist ganz schön scheiße. Weil alle anrufen einfach. Und ich glaube, die ganze Welt ruft da an. War doch keine Chance zu gewinnen. Ein Gewinnspiel fände ich aber gar keine so schlechte Idee. Vielleicht macht man Fernsehen, in dem es nur Gewinnspiele gibt, wo man dann anrufen muss, wo gewisse Rätsel präsentiert werden und die Zuschauer müssen anrufen. Da war uns 9 Live verdammt. Naja, ein bisschen vielleicht vorweggenommen. Vielleicht sollten wir Rätsel, hast du das gesehen, wo die irgendwann mal, man sieht ja nie, wie die dann die Lösung präsentieren. Ne? Das sind ja auch so, dass so ein bisschen die Lösungen präsentiert bekommen von neuen Live, ist so ein bisschen so wie in eine Spülmaschine reingucken. Ja, genau, so das Bernsteinzimmer finden. Das hat noch nie jemand erlebt. Ja. Und das war wirklich so, dass es keine Lösung gab. Also es waren keine Lösungen. Was war das denn nochmal? Das ist natürlich jetzt blöd, dass mir das nicht einfällt. Das ist natürlich jetzt wahnsinnig antiklimaktisch. Was ich weiß, ist, dass die Lösung einfach falsch ist. Ja, genau. Also da stand dann irgendwie, Jürgen war gestern im Supermarkt und hat S... gekauft. Ja. So, und dann rufen Leute an, irgendwie, keine Ahnung, Schnitzel, Sellerie oder was auch immer. Nee, alles falsch. Ja, Schokoküsse, nein, falsch. Und die Lösung war tatsächlich, Jürgen hat gestern im Supermarkt Schokokuss gekauft. Es war grammatikalisch einfach falsch. Nee, nur ein leichter Arsch, die Leute, das stimmt. Es hat jemand angerufen und Schokoküsse gesagt, wie es grammatikalisch richtig gewesen wäre. Nee, falsch. Wie kommst du denn darauf? Also das ist auch so lame, einfach zu sagen, die Lösung ist halt einfach falsch. Das ist auch so großartig. Aber sag mal, gab es nicht früher bei Sat.1 diesen Sat.1-Spaßball, den man durch so ein Labyrinth manövrieren musste? Ja, gab's. Wo man am Telefon dann gesagt hat, links, rechts. Aber sehe ich das richtig, dass der Anrufer anruft Herbert 60 Fernfahrer aus Bottrop und in der Redaktion sitzt ein gelangweilter Praktikant, der darauf hört, was er sagt und immer auf den Knopf drückt. Ja. Links, rechts. Und was ist, wenn der Praktikant einen Fehler macht und dann irgendwie gegen Hindernis fährt oder so? Das kam bestimmt mal vor, hundertprozentig kam das mal vor. Aber das ist auch so ein revolutionäres, als die Idee jemand in der Redaktion hat, Moment, dann sagt der links und Karl, du setzt dich dann in den Controller und drückst nach links und dann kann der Zuschauer den steuern indirekt. Das ist ja total gut. Vor allem, wenn der Zuschauer irgendwie was gemacht hätte, womit der Praktikant nicht rechnet, wäre auch irgendwie geil. Ja, also, vor allem links sagt dann plötzlich rückwärts oder so, oder ja, genau. Oben. Oder springen oder Schuss. Oder der Ball wird jetzt zu einem kleinen Hund. Du denkst noch als DocTV-Redakteur, das gefällt ja, mir. Ja, ich bin gerade noch voll DocTV. Das hat mich vor allem, weil man dieses Spiel auch eigentlich als Anrufer immer nur deswegen verloren hat, weil der Praktikant nicht schnell genug reagiert hat. Es ist keine Herausforderung, links, rechts zu sagen. Nein. Aber der Praktikant war einfach zu langsam. Es ist wirklich keine Herausforderung. Nein, und überhaupt nicht. Lass uns nochmal zu DocTV gehen, ganz kurz, ich komme davon nicht los. Nee, aber es gibt ja auch so Fernseher, die dann zum Beispiel einen Kaminofen zeigen. Ja. Weil das ja schön ist, wenn man gerne einen Kaminofen hat. Wäre es nicht geil, wenn man einen Sender hätte, der nur den Kaminofen den ganzen Tag zeigen würde? Ja, finde ich gut. Ich glaube, das machen sogar Sender irgendwie in der Nacht, dass sie dann nur noch einen Kamin zeigen. Es gibt auch, ich glaube, wie heißt es nochmal? BahnTV. Kennst du BahnTV? Oh ja, natürlich. Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. NRW ist ja klar. Ist, glaube ich, die einzige Sendung, die einmal läuft. Bei die natürlich. Schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Aber es gibt auch irgendwie so in einem Auto, dass man durch eine Stadt fährt in der Nacht. Das gibt's auch. Dass sie einfach eine Kamera in ein Auto hängen und dann einfach durch die Gegend fahren. Aber bei BahnTV ist sehr, sehr enthüllend, weil es gibt keine schönen Bahnstrecken. Nein, gibt es nicht. Auch wenn sie das behaupten, sie sind nicht schön. Die sind einfach nicht schön. Ihr könnt uns nicht täuschen. Ich bin Stefan Titze, ich habe eine 6 riskiert dafür, dass ich schöne Buchstaben schreibe. Ihr könnt mich nicht täuschen. Ästhetik ist mein Steckenpferd. Ist wirklich so. Kleine Buchstaben sind, finde ich auch immer noch schöner eigentlich. Ja, ist ja auch so im Design oder so. Absolut. Und als, wenn man jetzt bin ich mittlerweile wirklich? 20 Jahre alt und ich kann es klein schreiben alles und es ist mir scheißegal. I don't give a shit, weil es juckt auch keinen mehr, ob ich jetzt was groß schreibe. Ja, du brauchst das Verbot, damit du Spaß daran hast. Genau, ich bin Punk, ich brauche die Verbote, um dann zu eskalieren. Ja, gut. Yeah! Würde ich jetzt nicht sagen. Tele 5. Hast du nicht eine Formatidee? Irgendwas, was wir machen können, wo man wirklich sagt, also eine Formatidee ist auch die Frage, ob es überhaupt noch neue Formate gibt oder ob einfach schon alles gemacht wurde und alles so noch. Muss man, das ist die alte Frage, muss man das Rad neu erfinden? Ich sage ja. Rad, also um diese Frage ein für alle Mal zu beantworten, sage ich ja, tatsächlich muss man. Auch eine gute Idee, unbegründet irgendwas sagen. Ja, okay. Wir müssen das Rad neu erfinden. Ja, aber ich zu der Idee vom Anfang, Brainstorming nicht zu Ende gedacht. Sowas einfach, ich finde auch die Idee, eine Sendung so zu nennen, Brainstorming nicht zu Ende gedacht. Und dann einfach irgendwie so einen Tag lang einen Hund zu zeigen mit einer GoPro auf dem Rücken oder so, ist geil. Nervt nach 2 Minuten, aber man muss einfach man durchziehen. Man kann ja wegschalten. Man kann das ja ist genau, das Gute am Fernsehen. Das ist das Gute am Fernsehen. Ich meine, das ist ein bisschen, ist nicht sehr gut wirtschaftlich gedacht, aber das ist ja die Idee des Fernsehens. Man kann umschalten. Und ja, dass man auch zum Beispiel irgendwie in einem Stadion wie so eine Band ihre Bühne aufbaut. Einfach eine GoPro irgendwie ins Stadion klemmen und dann einfach 8 Stunden lang zeigen, wie da Leute irgendwie Sachen zusammenschweißen. Super interessant. Oder eine GoPro aus Sicht des Fernsehers zeigen, so TV quasi, und man sieht Leute, wie sie Fernsehen gucken. Das ist geil, man sieht live andere Zuschauer und sie sehen dich. Das dachte ich auch immer. Als Kind denkt man ja immer, dass Leute, die man sieht, dass die auch sehen, allen auch sehen. Ja. Also habe ich mich vom Fernsehen, ich habe mich immer geschämt, wenn ich mich morgens mit meinen Bettsachen, mit meinem Pyjama als Kind vor den Fernseher gesetzt habe, dachte ich immer, oh scheiße, der vom Tiger, ich glaube, sieht mich jetzt so. Das will doch keiner. Das will er nicht, das will ich nicht. Komm, das wollen wir beide nicht. Wir ziehen es durch. Ich bin auch zu faul, was anzusehen, wir ziehen es durch. Das dachte ich mir immer. Ich wollte mich immer schick machen für die Leute, die ich im Fernsehen sehe. Aber natürlich, jetzt mittlerweile weiß ich, sie sehen eigentlich nicht ganz. Nicht immer, ja. Sie switchen so zwischen den verschiedenen Zuschauern durch. Das wäre doch geil, mal so Fernsehdeutschland zu zeigen. Leute, die eine GFK-Box haben, die kann man auch so eine GoPro hinstellen. Ne? Und das Ganze wird dann im Live-Studio übertragen. Genau. Du stellst dann 2 Kameras und 2 Fernseher ins Studio. Genau. Dann können die Leute das Publikum sehen, das Publikum sieht dich. Es ist Transparenz, es ist pure Transparenz. Das ist eigentlich ganz gut. Anstatt Dinge anzuschauen, wirst du angeschaut vom Fernseher. Das wäre mal eine echte Revolution. Man sieht sich selber. Das ist wie FaceTime aus Versehen zu aktivieren. Ja, genau. Und man denkt so, man oh sieht nein. Sich selber. FaceTime aus Versehen zu aktivieren kann einem ganz schwach versorgen. Das ist das Schlimmste der Welt. Oder wenn du irgendwie die Kamera umdrehst oder sowas und dich dann selber siehst, das ist der schlimmste Moment. Das Schlimmste. Naja. Wir sind schon wieder ein bisschen im Luke Rock Mockridge-Niveau. Tut mir leid, aber so diese Alltags-Observational Comedy, so, ey, ist euch auch schon mal passiert? Observational Comedy ist grandios. Und da hat Luke Mockridge, glaube ich, nicht. Ich habe auch, das ist auch immer alles auf die. Hast du irgendwie so ein Fable? Hast du irgendwie mal ein Programm von ihm gesehen, dass du denkst, dass du alles auf ihn beziehst immer? Ist Luke Mockridge dein persönliches Doc-TV? Na, ja, ist es halt, ja, ist es tatsächlich schon. Und der kriegt jetzt auch eine eigene Fernsehsendung und so. Und ich sag nicht, jetzt? Ich sag nicht, ja, ja, auf ProSieben und oder Sat.1 oder irgendwie so ein Shit. Ja, der kriegt seine Eier, so wie Kaya Janas Woche, kriegt er Luke Mockridge's eine Sendung. Und ich sage nicht, dass ich die jetzt mehr verdienen würde als Luke Mockridge, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass der Typ nichts drauf hat. Dass der Typ, und also, ich weiß nicht, sollen wir jetzt komplett gegen Luke Mockridge ranten? Ja, von komm. Mir aus. Wir haben uns schon Feinde gemacht, James Franco als Feind gemacht, deswegen Luke Mockridge. Luke Mockridge hat mit Annemarie Warncross, beziehungsweise Annemarie Carpendale mittlerweile, für Fiat oder Ford, so eine Werbung gemacht, wo Annemarie Carpendale immer mit ihrem Fiat zu verschiedenen Leuten hinfährt und ihn interviewt in so 6-minütigen Videos. Mhm. Und also wirklich, wenn ich eine Parodie schreiben müsste auf diese Situation, ja, du bist Luke Mockridge und du weißt, gleich kommt Annemarie Carpendale dich besuchen in deinem Nightwash-Waschsalon, wie erwartest du sie? Als Gag. Mhm. Um wirklich als komödiantische Person, als unsympathischer, eingebildeter Typ vielleicht so eine als Figur darstellen würde. Ich würde verliebt träumend mit meiner Gitarre auf dem Schoß ein Lied anstimmen, dort sitzen und in die Ferne schauen und sinnieren. Als Gag. Und der hat das gemacht, nicht als Gag. Genauso saß er da. Annemarie Carpendale kam rein, während er gerade mit seiner scheiß Gitarre da saß, auf seiner fucking Waschmaschine. Nein. Saß mit der Gitarre und, oh, hey, Annemarie, ich habe gar nicht gesehen, dass du reingekommen bist. Weißt du, das ist so, das ist offensichtlich sicher, Gag. Sicher, dass das ernst gemeint war? Ja, das ist hundertprozentig ernst gemeint. Ich kann es dir danach zeigen, das ist 100% ernst gemeint. Gib doch mal die URL durch. Das... Du und ihn, wir haben 51 Minuten, wir haben uns nicht mehr zu sagen. Hau jetzt die URL raus. Okay, warte, dann mach doch jetzt langsam mal. Langsam und deutlich. Genau, möglichst lange URL. Warte mal, ganz kurz, damit ich das kurz finde. Ja, gut, oh, dann muss ich überbrücken mit dem Scheiß, ne? Das kann ich ja nicht immer. Aber ich finde diese Folge, das haben wir moderativ ganz gut über die Runden gebracht. Was soll ich sagen? Das nächste Lied kannst du anmoderieren. Wir hören einfach mal kurz rein. Sie hören jetzt das beste Lied, was jemals aufgenommen wurde. Enrique Iglesias mit Rhythm Divine. Ich finde, wenn man einen Text, den man sagt, genauso ironisch sagen könnte, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn man genau sagen würde, ja, hier haben wir schon die großen Leute gespielt, Mario Barth und so, und es ist ein richtiges Kultding in Köln. Das könnte man 1:1 so ironisch sagen und dann stimmt irgendwas nicht. Entweder es stimmt nicht oder man hat die Ironie nicht verstanden. Vielleicht ist auch das kann auch sein. Vielleicht ist Luke Mockridge der größte Satiriker Deutschlands. Und aber man versteht einfach nicht. Er ist ein missverstandenes Comedy-Projekt. Er meint das eigentlich wie lustig, so viele. Was er sagt. Ich glaube, die halbe Medienwelt ist ein missverstandenes Comedy-Projekt. Luke Mockridge ist ein missverstandenes Comedy-Projekt. Ja, Deutschland hat einfach keinen Humor in der Hinsicht, dass man den Humor einfach nicht versteht. Ja, genau. Das ist eigentlich wahnsinnig lustig, aber also man versteht es nicht. Wir verstehen es nicht. Ja. Das ist echt. Naja. Also was du mal so entdeckst, diese 405, da war noch nie jemand drauf der Seite, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem, ich habe das auch im ICE, wollte ich das anschauen. Und dieser Player ist total beschissen und lädt irgendwie nicht vor, sondern lädt irgendwie nur die nächste Sekunde vor. Und im ICE hat man immer sehr schlechtes Internet. Deswegen muss ich das immer wieder neu aufrufen. Und echt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich im ICE am Laptop arbeite, dass die Person hinter mir konstant auf meinen Bildschirm schaut. Ja. Ist natürlich nicht so, aber ich habe das Gefühl. Und mir war es so unangenehm, diese scheiß Luke Mockridge-Seite. Weil er keine Hose anhat. Wenn er eine Hose anhat hätte, dann wäre es alles entspannter gewesen. Aber ich habe das immer 20, 30 Mal aufgerufen und nochmal aufgerufen, nochmal Vollbild, okay, lädt. Aus, wieder zu und wieder aufgerufen und immer neu und immer wieder und das war echt furchtbar. Ja. Und gerade YouTube-Videos irgendwie, wo irgendwelche Frauen vloggen, ist immer so unangenehm, finde ich, sich das anzuschauen, weil du sitzt da wirklich an einem ICE und starrst einer fremden Frau ins Gesicht einfach 10 Minuten lang und von außen betrachtet sieht es einfach so komisch aus. Ich finde das und dann wieder der obligatorische Fussel genau auf dem Gesicht. Genau, der obligatorische Fussel. Da müssen wir ja wegwischen, weil du kannst es nicht. Man ist dann auf so ein Stück weit Monk. Ja, dann feuchtest du noch deine Finger so ein bisschen an. So leckst über den Bildschirm, weil es sonst nicht weggeht. Oh mein Gott. Mein Gott. Ja, aber was machen denn die Geschäftsmänner da, die immer auf ihre Laptops starren? mit ihren leeren Blicken und den tief durchtränkten Augen. Immer irgendwelche Tabellen ausfüllen. Ich saß auch letztens. Excel-Tabellen, ja. Die Fahrt von Köln nach Berlin saß ich irgendwie 4 Stunden lang neben jemandem, der einfach Tabellen gearbeitet hat. Der einfach nur Tabellen. Der hat dann Tabellen irgendwie hier, Tabelle hoch, Tabelle klein, Tabelle groß, Tabelle links. Gezoomt, wieder zurückgezoomt, wieder ein bisschen gezoomt und wieder. Aber genau, Dinge ausgefüllt, wieder gelöscht, wieder ausgefüllt, wieder gelöscht. Ich finde es beeindruckend, wenn Leute im Zug arbeiten können. Ja, total. Und vor allem, man hat ja auch überhaupt keine Ahnung, was andere Leute so arbeiten. Also so ein random Typ auf der Straße. Ja, vor allem, wenn man mit den Medien arbeitet. Und ja, man total denkt, oh, man kommt angestrengt nach Hause und oh, ist fertig, kaputt von der Arbeit. Und es gibt Leute da draußen, die arbeiten wirklich. Die arbeiten wirklich, die füllen Excel-Tabellen aus und denken dabei nach. Und ja, aber es gibt tausende Menschen, die den ganzen Tag vor Excel-Tabellen sitzen und einfach genau, man auch nicht genau weiß, was sie machen. Und die müssen auch ein Pensum schaffen. Die müssen auch 5 Excel-Tabellen pro Tag ausfüllen, komplett, bis zum Ende. Bis sie unten angekommen einfach sind. Ausfüllen, ja. Egal, was ihr reinschreibt, Hauptsache, da steht was drin. Ja, genau. Das ist auch eine Arbeit, die will man auch nicht machen, ne? Aber irgendwer muss sie ja machen. Ja. Wir sind am Ende angekommen. Ich finde, wenn es schafft, Luke Mockridge in Pro7 zu kommen, schaffen wir es auch in Tele5. Das hat jetzt heute vielleicht noch nicht ganz so gut geklappt. Die Idee war noch ein bisschen. Die Ideen waren ein bisschen krude, aber das war Brainstorming, weißt du? Das ist immer der erste Schritt. Die Ideen waren nicht vorhanden. Lass uns nächste Woche mal wirklich auf Brainstorming-Programmvorschläge gehen, komplett. Lass uns mal diesen Luke Mockridge-Bashing, lass uns das rausnehmen. Ja. Es sei denn, er hat mal wieder ein Video hochgeladen, wo er keine Hose anhat, dann kann man nicht anders als auszurasten. Absolut. Aber genau, lass uns nächste Woche mal irgendwie auf ein Brainstorming für Programmideen einfach eingehen, stumpf. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Wunderbar. Und wenn ihr natürlich tolle Ideen habt, mit denen wir ins Tele5-Fernsehen kommen können, dann schreibt sie uns auch auf Facebook Leute, schreibt uns generell mal irgendwas. Ich habe noch nicht einmal gehört, irgendwas zur Sendung gehört. Ich mein, podcast-ufo.fail. Dort habt ihr genug Kommentarfunktionen, in denen ihr was reinschreiben könnt. Ist das so? Ich war auf der Seite lange nicht mehr. Ich glaube schon. Ansonsten jetzt einfach die Facebook-Seite. Neu auf der Seite ist auch ein toller Effekt, ein toller Soundeffekt, der auf die Seite kommt, ungefragt sich öffnet und das Kachel voll macht. Ansonsten auf Facebook das Podcast-UFO. Das. Nicht nur Podcast-UFO, sondern das Podcast-UFO. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Stefan Tietze für diese wunderschöne halbe Stunde, die wir zusammen haben. Ich bedanke mich bei Florentin Will, aber es hat sich angefühlt wie 2 Stunden. Bis dann. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Macht's gut und bleibt uns treu. UFO, hebt ab.